Bundeswehr. Das Rekrutierungsbüro für das nächste Opferfest von David Snowden. Seit der frühen Menschheitsgeschichte zieht sich ein Muster wie ein schwarzer Faden durch alle Epochen. Die Herrschenden opfern die Beherrschten. Früher lag ein Körper auf einem Altar, ein Herz in der Hand eines Priesters, ein Leben, das man den Göttern darbrachte, um sie zu ehren. Heute hat sich das Ritual modernisiert, bürokratisiert und in nationale Farben getaucht. Doch der Kern des Opferns ist derselbe geblieben. Der Altar ist größer geworden, die Zahl der Opfer unvorstellbar höher. Und der Priester trägt keinen Federschmuck mehr, sondern Anzug, Krawatte, Sakko, Verfassung und NATO-Abzeichen. Die rituelle Opferung wurde nun umbenannt. Sie heißt nun Krieg, damit die Massen glauben, ihr Tod hätte einen Sinn und sie den Konflikt mit ihren zu Tode indoktrinierten Köpfen überhaupt im Ansatz begreifen. Denn würde heute ein Priester mit Federschmuck oder einer anderen okkulten Logik vor ihnen stehen und die Kinder für das nächste Opferfest abholen wollen, weil fiktive Gottheiten es verlangten, würde jeder ihm den Vogel zeigen. Wird es jedoch politisiert, wird es selbst für den bis zur Besinnungslosigkeit verdummten Menschen greifbar. Der moderne Krieg ist kein Konflikt zwischen Völkern, sondern ein kontrollierter Schlagabtausch zwischen supranationalen Strukturen, die über den Regierungen stehen. Strukturen, die sich wie eine unsichtbare Sekte über die Welt gelegt haben. Eine Struktur, die in alle Bereiche des Lebens vordringt und alles kontrolliert. Es sind Netzwerke aus Banken, Geheimdiensten, Thinktanks, globalen Konzernen und militärischen Sonderkreisen, die die Politik nicht beraten, sondern dirigieren. Sie halten auch die erfundenen Religionen am Leben, weil sie diese zur Spaltung nutzen und darüber Milliarden Menschen beherrschen, steuern und auch in den Tod schicken können. Darüber können auch Menschen in absoluter Passivität gehalten werden, sodass sie selbst dann beten, wenn sie angegriffen werden, anstatt sich zu wehren. Politiker in den Regierungen sind nur Schauspieler, die man nutzt, um eine Kulisse der Stabilität vorzutäuschen, die es nie gab und nie geben wird, weil diese Strukturen von Krieg, Konflikt und Spaltung leben. Die Skripte und Drehbücher für Politiker, die nicht selten Teil pädokrimineller Netzwerke sind, entstehen in Hinterzimmern nach Bedürfnissen der Endzeitsekten. Die ahnungslosen, ideologisch verseuchten Sklaven nennen diese okkulten Rituale Politik, weil die Wahrheit für die Masse zu entsetzlich wäre. Würden sie begreifen, dass sie in einer modernen Form des rituellen Massenmords leben, würden sie auch erkennen, dass sie nur darauf vorbereitet werden, eines Tages geopfert zu werden. Und zwar so gründlich manipuliert, dass sie sogar freiwillig in den Tod laufen und ihre eigene Opferung finanzieren und feiern. Die Weltkriege waren keine politischen Zufälle. Sie waren geopferte Generationen, Zeremonien der Endzeitsekten, die alle 4 bis 6 Jahrzehnte aufflammen. Der Erste Weltkrieg 1914, der Zweite 1939, dazu Korea, Vietnam, Afghanistan, Irak, Ukraine, Russland und der permanente Flächenbrand im Nahen Osten. All diese Ereignisse folgen einem erschütternden Rhythmus. Etwa alle 30 bis 50 Jahre wird eine ganze Generation zur Schlachtung freigegeben. Das ist kein Zufall, das hat System. Sogar Filmproduktionen sind involviert und Filme wie Rambo, Top Gun und andere gehören dazu, um in den Opfern den Wunsch zu erzeugen, dass es cool sei, sich wie Rambo den Arm zu nähen oder sich wie er im Dreck zu wühlen. Wie Krieg jedoch wirklich schmeckt, verschweigen sie den Opfern. Macht stabilisiert sich nicht durch Frieden, sondern durch Opferungen. Und wenn man der verdummten Masse einredet, dass Krieg alternativlos sei und sie genug einschüchtert oder motiviert, wird sie sich aus Liebe zu einer Lüge opfern und andere Unschuldige mitreißen. Krieg ist der Reinigungsprozess der Endzeitsekten. Ein Prozess, der keine Befreiung schafft, sondern okkulte Vorgaben erfüllt und die Geisteskrankheit seiner Architekten bedient. Ein Land, das Krieg führt, ist wie ein Altar, auf dem Unschuldige auf beiden Seiten politisch und medial aufgehetzt werden, damit sie einander töten, sobald der Befehl kommt. Und die Bundeswehr? Sie ist keine Verteidigung der Freiheit. Sie ist das Rekrutierungsbüro für das nächste Opferfest. Sie ködert junge Männer und Frauen mit Versprechen von Kameradschaft, Ehre und Sicherheit. Möglichst früh, wenn das Gehirn von Schule, Medien und Filmen verweichlicht wurde. Es gibt aber auch Opfer, die sich dem ideologischen Massenmord begeistert hingeben, weil man ihnen einredet, sie seien Auserwählte und es sei völlig in Ordnung, Kinder und Frauen abzuschlachten. Der Glaube an Ideologien überschattet jeden logischen Verstand. In Wahrheit bildet das Militär Menschen dafür aus, als rituelles Menschenmaterial verheizt zu werden. Ob Bundeswehr oder irgendeine andere Armee, besonders indoktrinierte Nutzsklaven werden dafür extra abgestellt, weitere Opfer zu akquirieren. An Schulen, in Medien und überall dort, wo es effizient ist. Der Mann wird über seine animalischen Triebe geködert, weil man gelernt hat, wie die menschliche Psyche funktioniert. Dokus und Ausstellung von Panzern, schweren Waffen und Militärtechnik erzeugen die Illusion von Heldentum. Die Männer sind begeistert. Eine Illusion, die denselben Geist trifft wie frühere religiöse Opferkulte, in denen man glaubte, im Tod in ein Reich der Jungfrauen einzuziehen. Die Logik dahinter ist identisch. Gestorben wird nicht für ein Vaterland, dessen Vater niemand kennt, nicht für Freiheit, sondern für jene Sektenstrukturen, die über den Parlamenten schweben und seit Jahrhunderten die Opferquote bestimmen. Ein Soldat stirbt nicht für ein Land. Er stirbt für eine okkulte, geisteskranke Sekte, die er nicht wahrnimmt, weil sie Politik als Tanzsystem nutzt. Die Moderne tanzt das Ritual besser als die Antike. Man nennt es Einsatz, Mission, Pflicht oder Verteidigung. Man färbt es in Flaggen, schreibt Hymnen darüber und verkauft den Tod als patriotischen Akt. Doch am Ende liegt dort, wie vor 1000 Jahren, ein Mensch verstümmelt und bedeutungslos im Graben. Geopfert für eine Macht, die Krieg in industriellen Massenmord verwandelt hat. Die politischen Kriege sind ein Theaterstück, eine Show, die dem Menschen vorgaukelt, er sterbe aus Gründen, die er begreifen könne, weil man sie geopolitisch oder technisch verpackt, statt sie als das zu zeigen, was sie sind. Rituelle Massenopferung, organisiert von einer supranationalen Sekte, die göttliche Autorität beansprucht, aber selbst der Teufel ist. Es kann aber auch auf der Grundlage von Prophezeiungen gestorben werden. Wenn Sekten sich selbst einreden, sie seien auserwählt und hätten das alleinige Recht zu leben, weil es irgendwo geschrieben steht. Diese Sektenstruktur ernährt sich von Spaltung. Sie braucht politische und kulturelle Konflikte, religiöse Gegensätze, ethnische Spannung und künstlich erzeugte Feindbilder. Deswegen braucht man organisierte Religionen, über die man Millionen gegeneinander hetzen kann. Und da jeder seinen eigenen Gott oder Propheten für den Ultimativen hält, ist ein perfekter Vorwand für künftige Spannungen und Kriege. Die Völker dieser Welt sind nicht unbedingt verfeindet, sondern höchstens indoktriniert und gegeneinander gehetzt. Oft durch Krisen und Armut, die im Ursprungsland bewusst erzeugt wurden. Ob Raubbau und die damit verbundene Armut, Sklaverei und Missbrauch, Kastensysteme oder eben Ideologien. Die Werkzeuge sind immer dieselben und basieren auf Spaltung. Und wenn Menschen es in ihren eigenen Ländern nicht mehr aushalten oder Hoffnung auf ein besseres Leben anderswo haben, lockt man sie gezielt in andere Länder. Aber in so massiven Kontingenten, dass Hass und Chaos entstehen. Weil die Bevölkerung überfordert ist und Ängste in Aggression umschlagen, wie es bereits in Europa der Fall ist. Die ideologischen Brandstifter spielen mit Sprache, Tradition und Kulturen, Reibungen, um Konflikte effizient zu erzeugen, um daraus politischen Profit zu schlagen. Sie treiben ihre Opfer in politische Lager, die angeblich Lösungen bieten, aber tatsächlich Bürgerkriege und Leid erzeugen. So entsteht ein Szenario, in dem verunsicherte Menschen nach einem stärkeren Staat rufen und genau von diesem Staat dann noch stärker überwacht, bespitzelt, kontrolliert und beraubt werden. Das Machtprinzip ist im Grunde ganz einfach. Erzeuge Chaos, liefere die Scheinlösung, erweitere die Kontrolle. Genau das geschieht momentan mit Russland. Während Politiker wie der BlackRock-Ex-Merz übelste Kriegssätze betreiben und die Bevölkerung in einem dritten Weltkrieg, also in die nächste Massenopferung treiben, wird der Russe als Feindbild aufgebauscht. Parallel dazu bietet man der indoktrinierten Masse die scheinbare Lösung an. Und so heißt es, ein Krieg wird gegebenenfalls notwendig sein oder sogar unvermeidbar und wir müssten uns darauf vorbereiten. Während dieselben Brandstifter ununterbrochen gegen Russland hetzen und andere Länder wie die Ukraine weiter mit Geld und Militärtechnik aufrüsten und damit Millionen Menschenleben in Deutschland und Europa gefährden. Es ist eine konstruierte Show, wie alles andere, was diese Brandstifter im Moment für uns vorbereiten. Sie leiten ohne jeden Widerstand die nächste Massenopferung ein und die Menschen, also die zukünftigen Opfer, tun so, als wäre nichts und gehen jeden Tag ihre Arbeit im Hamsterrad nach. Und im Hintergrund steht bereits die nächste Katastrophe in den Startlöchern, die Digitalisierung, über die künftige Opferung auch durch Zwangsmedikation und Impfprogramme noch leichter eingeleitet werden können. Denn über digitale Identitäten können sie rund um die Uhr, 24 Stunden am Tag den Opfern jederzeit Geld, Bewegungsfreiheit und grundlegende Teilhabe entziehen, und zwar restlos. Besonderes durch Systeme wie das digitale Grenzsystem, EES. Digitale Identitäten, Videoüberwachung, Palantir und andere Repressionswerkzeuge sind keine Sicherheitsmaßnahmen, sondern Bausteine eines totalitären digitalen Kontrollregimes. Alle Herrschenden und Politiker dieser Welt sind über diese Sektenstrukturen miteinander vernetzt, bestens befreundet und wissen ganz genau, was sie tun. Und sie tun, was die Sekte verlangt. Andernfalls werden sie bloßgestellt oder eben beseitigt. Der Verrat am Volk ist für sie dann die einfachere Option. Die politischen Konflikte, die man den Völkern vorsetzt, sind nichts weiter als Show, konstruierter Wahnsinn, der sie noch effizienter leiden lässt. Es ist eine Architektur des Missbrauchs, gebaut aus Gewalt, Geld, Kontrolle und ritueller Opferlogik. Solange die Massen die Schlachtbank als Patriotismus glorifizieren, wird dieses Ritual niemals enden. Verblendet von Parteien und gegenseitigem Hass und Spaltung lassen sich die Opfer sogar so weit treiben, dass sie es zulassen, dass ihr eigenes Land brennt und in Kriegen verheizt wird. Es muss wirklich verstanden werden. Kriege sind, wie gesagt, nicht politisch. Kriege sind rituelle Exekutionen, die politisiert wurden, damit die Masse sie schluckt. Wie eine vergiftete Pille in einem Bonbon. Und das Opfer, ja, das lobt den Geschmack, Farbe, diskutiert darüber, bis es dann stirbt. Kriege sind Massenschlachtungen im Namen supranationaler Interessen von Sektenstrukturen und Psychopathen. Blutopfer zur Stabilisierung einer okkulten Ordnung, die nur existiert, weil Menschen bereit sind, ihr Leben dafür zu geben, ohne zu begreifen, wofür sie wirklich sterben. Erst wenn Menschen erkennen und begreifen, dass sie nicht wirklich frei sind, sondern Nutz- und Opferfiel in einem Ritual, beginnt dieses System zu wanken. Wenn der Mensch endlich Bewusstsein entwickelt und die politische Perversion sowie alle ideologischen Fesseln abwirft, wird er wieder zum Menschen, zum Schöpfer seiner Welt im positiven Sinn. Bis dahin wird jede Generation aufs Neue auf den Altar geführt. Und man wird ihr einreden, sie sei frei, während man ihr das Messer in den Rücken rammt und sie in neue Konflikte treibt. Wir können uns natürlich weiter von Parteien und Politik blenden, spalten, verarschen, in Kriege treiben lassen oder die Welt von dieser ideologischen Perversion befreien, um besser, freier, sicherer und gerechter leben zu können. Solange wir den politischen Brandstiftern, den Puppen der Endzeitsekten, weiterhin Vertrauen schenken, werden wir leiden und unsere Kinder in ihren ausgedachten Kriegen verheizen. Wenn du also etwas vom Krieg hören solltest, dann denk immer daran, es sind okkulte Rituale, Opferung und politisch übermalt wie eine blaue Pille, damit du es nicht merkst und freiwillig in die Kreissäge rennst und dich dafür noch bedankst. Wir, die Völker dieser Welt, stehen vor einer gigantischen Entscheidung. Ob wir die Brandstifter in der Politik weiter durchfüttern und uns in einen Konflikt treiben lassen oder ob wir etwas dagegen unternehmen. Es geht wie schon damals bei der Fake-Pandemie erneut um Leben und Tod, um unsere Existenz und unsere Zukunft. Es liegt an uns, diesen ideologischen Zirkus ein für alle Mal zu beenden. Keiner darf über uns herrschen, uns berauben, erpressen oder uns in Kriege treiben. Weder eine Sekte noch eine Regierung. Wir sind nicht ihre Sklaven und das sollten wir niemals vergessen. All das Leid dieser Welt fußt auf krankhaften politischen Entscheidungen und Ideologien, die uns in diese Konflikte permanent am laufenden Band treiben. Wir sollten ihnen weder Macht, Energie noch Geld geben, wenn wir dieses Leid endgültig beenden wollen. Ja, das bringt Konsequenzen mit sich, aber die Konsequenzen, wenn wir es nicht tun, werden ungleich schlimmer sein. Danke fürs Zuhören.